Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 22 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 23 Uhr die Nachrichten. Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über die Meinungsfreiheit in Deutschland debattiert. Die meisten Parteienvertreter betonten, dass es darum grundsätzlich gut bestellt sei. Vertreter der AfD indes sprachen von einer Zensur durch Staat, Medien und Teilen der Gesellschaft. Dem hielt der CSU-Politiker Ulrich entgegen, das seien Erzählungen von Rechtsextremisten. Die SPD-Abgeordnete Hendricks fügte hinzu, die AfD erkläre bloß Kritik an ihren Haltungen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Andere Abgeordnete meinten, es gebe kein Anrecht darauf, ohne Widerspruch zu bleiben. Der frühere Bundesminister de Maizière kritisierte Aktivisten von Fridays for Future, weil diese sich an der Blockade einer Lesung mit ihm in Göttingen beteiligt hatten. Erneute Kritik gab es an einer Entscheidung des Landgerichts Berlin, wonach die Grünen-Abgeordnete Künast vulgäre Beschimpfungen zu dulden habe. Hendricks sprach von einem gefährlichen Urteil. Benachteiligte Schülerinnen und Schüler sollen durch eine neue Initiative von Bund und Ländern bessere Bildungschancen erhalten. Im Rahmen des Programms Schule macht stark werden 125 Millionen Euro für die kommenden 10 Jahre zur Verfügung gestellt. Zunächst sollen in einer ersten Phase bundesweit 200 Schulen in problematischen Lagen durch praxisnahe Forschung unterstützt werden. Profitieren sollen Grundschulen und weiterführende Schulen bis zur 10. Klasse. In der zweiten Phase werden die gewonnenen Erkenntnisse an andere Schulen weitergegeben. Die Deutsche Telekom hat die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 erhalten. Damit erhielten ARD und ZDF erstmals nicht mehr den Zuschlag für die TV-Rechte an einer Europameisterschaft. Sie haben aber ebenso wie private Fernsehsender die Chance, von der Telekom Sublizenzen zu erwerben und damit doch noch Live-Bilder von dem Turnier in Deutschland zu zeigen. Das Wetter: nachts zunehmende Bewölkung, örtlich Nebel, Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen nach Nebelauflösung heiter, im Westen und Südwesten Wolkenfelder, Temperaturen 15 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Darin finden Sie auch die Lösungen und die Transkription der Nachrichten.